FM4 Dance. Unlimited. Eine meiner ersten selbst gekauften Schallplatten war tatsächlich von Sven Veth, der selber als Künstler, Personality, Techno mitgeprägt hat, wie kaum ein anderer. Und seit 25 Jahren macht Sven Veth auch sein Label, nämlich Cocoon, im Jahr 2000 gegründet. Zum Jubiläum gibt es jetzt Volume 1, eine 25-Jahres-Compilation, der erste Teil. Darauf sind 13 Tracks von Artists wie Jonathan Kasper, Josh Wink, Extrawelt und auch dieser Tune hier, mit dem wir beginnen reinzuhören in diese Compilation, von Robert Grumme. Ein kleiner Querschnitt durch den Sound von Cocoon. 25 years. Wow. We'll be right back. Oh, no. große Party für Cocoon. 25 Jahre Sven Vett und das Label Cocoon Recordings. Zu hören Robert Grume, Jack, danach Butch und Harvey McKay und hier Johannes Volk mit Vaporized Memories. Und ich habe jetzt noch viel schöne Musik bis 22 Uhr, bis dann hier weitergeht auf FM4 mit Patrick Pulsing in Lokum Deluxe. Und mir fällt da was auf, es war nicht beabsichtigt, aber von einem Tune habe ich in der heutigen Sendung seit 19 Uhr 3 Remixes gespielt. Naja, wer weiß, was es ist, um welchen Track es sich handelt. Freue mich über eure Meldungen, zum Beispiel @functionist auf Instagram. Erreichen könnt ihr uns aber auch gerne per E-Mail einfach fm4@orf.at. Suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Thank you. von FM4 Unlimited heute ist angebrochen und ich habe einen Remix von Sebastian Leger für euch. Basement Checks, Jump and Shout. Jack school, but we will if it is then we are shilling. Make sure if not the next big team in a killing. Can we have been a little? We got a good quality of plus in a history. I know me, can I make a love music? That's why we both up the guarantee, but I want it. Some of all, never know the rule. They never did go to basement jack school. But we will if it is, then we are shilling. Make sure it's not the next victim in a killing. Can we have the knowledge? We got a good quality of plus in a history. I know me, can I make a good music? That's why we put up the guarantee, but I want it. Jump and Shout. Damit schicke ich euch in die Nacht zu Laboum Deluxe auf FM4 und Patrick Pulsinger, der sich hier gleich melden wird. Mein Name ist DJ Functionist. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Peace. Like we are. streets in Wien und Linz. Hello people, you're listening to Mike from the streets and you're listening to Radio FM4. Mike Skinner spielt sein richtungsweisendes Album A Grand Don't Come For Free zum ersten Mal in voller Länge live in Österreich. I don't really regard myself as a poet. I'm really into making music. Lights are blinding my eyes. They said they'd be here, they said. The streets live. 2026. 17. Juni Arena Wien Open Air. Und 18. Juni Posthof Linz Frischluft Open Air. I'm not trying to pull you. Tickets zu gewinnen gibt's bei uns online. At Radio FM4.